Flambieren. Kulinarische Verfeinerung und Höhepunkt festlicher Gerichte. Fast immer wird es ein gutes Restaurant sein, in dem man diese Zubereitungsart erlebt, ehe man daran geht, selbst zu flambieren. Im Restaurant wird das Gericht bei Tisch fast zur Gänze zubereitet und flambiert. Zu Hause erfolgt die Zubereitung in der Küche. Bei Tisch wird nur flambiert. Grundsätzlich für den Gaumen auch ein optischer Genuss. Für die ersten Versuche, ohne Aufwand, flambierte Palatschinken. Sie sollen in Tellergröße und nicht zu dünn sein. Reichlich Zucker drüber streuen und mit einem guten Schuss Rum, mindestens 40%, übergießen. Ausnahmsweise wird bei diesem Versuch ein Streichholz verwendet. Keine Angst vor Zerspringen des Tellers. Der Alkohol verdunstet zum großen Teil beim Verbrennen. Und der Teller wird in dieser kurzen Zeit nicht sonderlich heiß. Möglichst noch während des Brennens die Palatschinke zusammenklappen. So ein Rezept aus Simmels Buch, es muss nicht immer Kaviar sein. Zum Abschluss noch etwas Zitronensaft darüber gießen. Wichtig zum Flambieren, Alkohol. Fast alle Sorten eignen sich, sofern diese mindestens 40% Alkohol enthalten. Nur Wodka hat zu wenig Eigengeschmack und ist aus diesem Grund ungeeignet. Beginnt die Freude am Flambieren, sind einige Utensilien unerlässlich. Ein Spiritusbrenner mit verstellbarer Flammengröße, die Hitze kann dadurch reguliert werden. Für größere Pfannen sind zwei Brenner nötig. Pfannen aus Kupfer verteilen die Hitze am gleichmäßigsten. Ein komplettes Set kostet ca. ab 1000 Schilling. Flambieren macht rohes nicht gar und kaltes nicht warm. Steaks sollten deshalb gebraten oder gegrillt in die Flambierpfanne kommen. Danach mit etwas brauner Butter erhitzen und einem großen Stamperl Cognac übergießen. Die Pfanne wird leicht angehoben, dadurch entzündet sich der Cognac an der Spiritusflamme. Alkohol nie aus der Flasche gießen, es könnte ein unerwünschtes Feuerwerk entstehen. Größere Flammen beim Flambieren erreicht man durch leichtes Bewegen der Pfanne, nicht durch mehr Alkohol. Flambieren bringt Stimmung auch ohne große Vorbereitung. Den Inhalt einer Dose Fruchtsalat mit Zucker bestreuen und erwärmen. Etwas Maraschino und Zitronensaft verbessern den Geschmack. Über den Fruchtsalat Kirschwasser und damit flambieren. Achten Sie darauf, nicht zu viel Fruchtsaft mit zu verwenden. Der Alkohol wird sonst verdünnt und kann nicht zum Brennen gebracht werden. Auch Getränke eignen sich zum Flambieren. Zum Beispiel Kaffee. Dazu Kaffeebohnen anrösten, Würfelzucker, Gewürznelken, ein wenig Zimt und Vanille mit dem Aroma einer halben Zitrone und einer halben Orange versehen. Das Anrösten sollte bei kleiner Flamme geschehen. Nur allzu leicht kann es sonst passieren, dass der Alkohol, in unserem Fall Cognac, bereits beim Eingießen in die Pfanne zu brennen beginnt. Und das mit einer großen Stichflamme. Deshalb nie das Gesicht darüber halten. Mit einem bereits vorgekochten Kaffee wird der Kaffee gelöscht. Diese Zubereitungsart hat viele Namen. Royal, Diabel oder nur brennender Kaffee. Vor dem Servieren durch ein Sieb filtern. Für den Winter statt gebratener Äpfel flambieren. Das Kerngehäuse wurde entfernt und die geschälten Äpfel in etwas Weißwein eingedünstet. Danach mit Rosinen füllen und mit Gelee bedecken. In der Flambierpfanne die Äpfel mit gehackten Mandeln oder Nüssen bestreuen. Ganz wenig Wein vom Dünsten kann in der Pfanne vorhanden sein. Mit hochprozentigem Rum übergießen. Flambieren ist keine Kunst, aber eine Mahlzeit kann durch etwas brennenden Alkohol einen festlichen Charakter erhalten.